Wissenschaft im Brennpunkt. In diesen Gauss-Verteilungen, da liegt der Hund begraben. Geld, Gauss, Ruin. Die Rolle der Mathematik in der Wirtschaftskrise. Von Maximilian Schönherr. Es kann Ihnen durchaus passieren, dass Sie einen Chief Risk Officer von einer großen Bank treffen und mit ihm über R-Quadrate eine Stunde interessiert diskutieren können. 2006 konnte sich keiner vorstellen, dass diese Häuser jemals wertlos werden würden. 2009 hält man sie ausschließlich für wertlos. Entscheider haben vielleicht eine halbe Stunde in einem Vorstandsmeeting. Und in einer halben Stunde ein komplexes Problem zu erklären, das ist fast unmöglich, ja. In der amerikanischen Verfassung steht Happiness for the majority of the people. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Gauss-Verteilung. Vor einigen Monaten lernte ich Claudia Klüppelberg kennen, eine kleine, sehr selbstsichere Frau Mitte 50, die an der Technischen Universität München den Lehrstuhl für mathematische Statistik leitet. Nach unserem Interview über irgendein statistisches Thema damals fragte ich sie eher beiläufig, ob die Mathematik ihrer Meinung nach bei spekulativen Bank- und Börsengeschäften eine wichtige Rolle spielt, sprich, ob die Finanzmathematik die Weltwirtschaftskrise mitverursacht hat. Die Frage war schon allein deswegen beiläufig gemeint, weil ich mich vielleicht mit Mathematik, aber sicherlich nicht mit Wirtschaft auskannte und mir eine wirtschaftswissenschaftliche Antwort zu kompliziert gewesen wäre. Es kam anders. Ohne es zu ahnen, war ich an die Spezialistin für diese Frage geraten. Claudia Klüppelberg hat nämlich bereits in einem 1997 erschienenen Buch davor gewarnt, in Banken und Versicherungen zu viel veraltete Mathematik einzusetzen und entscheiden zu lassen. Das mit zwei Kollegen verfasste Werk ist heute ein Klassiker der Wirtschaftswissenschaften und Statistik und heißt Modeling Extremal Events for Insurance and Finance, Extremwertmodellierung für Versicherung und Finanzen. Sensibilisiert hat Claudia Klüppelberg eine schockierende Beobachtung, nämlich ein Erdbeben in der Finanzwelt lange vor der Weltwirtschaftskrise, ja lange vor dem 11. September 2001. Es ging um das allgemein hochgelobte, junge, fetzige Spekulationsinstrument namens Hedgefonds. Also ich habe das erste Mal mit Hedgefonds zu tun gehabt, als dieser Long-Term Capital Management Fonds völlig den Bach runterging. Das war also 1998. Es war eben das erste Mal, dass so ein relativ großer Hedgefonds, der eben so einen guten Ruf hatte, einfach zerstört wurde. Also die Partner in diesem Hedgefonds waren also Merton und Scholes, also sprich zwei Nobelpreisträger. Ja, ich sag mal, die Leute standen Schlange, um überhaupt da zugelassen zu werden, was natürlich nur für die ganz Reichen überhaupt offen war. Die Gewinne waren also spektakulär. Es war wirklich so ein richtiger Vorzeige-Hedgefonds. 1998 gab es einen Verlust, also in Riesenhöhe. Und das ist auch das erste Mal, wo wirklich so ein Rettungsfonds, wie wir ja jetzt in den letzten Jahren öfters gesehen haben, zusammengestellt wurde. Damals hat also Alan Greenspan, der Chef der amerikanischen Notenbank, die Banker um den Tisch gezwungen, mehr oder weniger, um einen Rettungsfonds in Höhe von fast 4 Milliarden US-Dollar zusammenzustellen. Das war ein Riesenskandal. Wie kann so etwas nur passieren? Und insofern ist die Geschichte des Risikomanagements unlöschbar verbunden mit diesem Hedgefonds. Myron Scholes, einer der beiden Wirtschaftsnobelpreisträger, die diesen Fonds erdacht hatten, gehört zu den Pionieren der Finanzmathematik. Er modellierte das Verhalten von Börsenkursen nach dem Muster von Strömungen eines Flusses, nach der Navier-Stokes-Gleichung. Das haben sehr viele Leute gedacht aufgrund dessen, dass es ein gefeiertes Modell ist, was die Strategie dieses Hedgefonds bestimmt. Und dass sehr respektable Nobelpreisträger dahinterstehen. Das hat zu einer gewissen Gläubigkeit geführt in die Strategie dieses Hedgefonds, die in einer gewissen Situation dann am Schluss eben doch nicht gehalten hat. Daran ist auch nichts auszusetzen, dass man mit so einer Modellstrategie einen Hedgefonds fährt. Ich glaube, das Problem ist, in dem Moment, wo man anfängt, sich diesem Modell blind anzuvertrauen, fängt man an, irgendwelche Risiken zu übersehen. Es ist eigentlich die Modellgläubigkeit, die dem Ganzen das Genick bricht am Schluss. Das ist Dr. Christian Blum, ein Bewunderer von Claudia Klüppelberg. Ich treffe die beiden in der TU in München-Garching. Blum ist braun gebrannt vom Wandern in den Alpen, er liebt Technikspielzeug und fährt ein ihm fast ein wenig peinliches großes Auto. Während die Professorin vorsichtig nach Worten tastet, formuliert er druckreif. Blum ist Mathematiker mit einer steilen Karriere in großen Banken und einem kleinen Ausflug in die Unternehmensberatung. Unter anderem war er für mathematische Modelle der Schweizer Bank Credit Suisse zuständig. Diese Bank durchschiffte die Wirtschaftskrise ausgesprochen ruhig. Christian Blum kennt die Szene also von innen, auch die der berüchtigten amerikanischen Investmentbank Lehman, deren Bankrott im September 2008 die aktuelle Weltwirtschaftskrise erst richtig in Schwung und deutsche Landesbanken nah an den Ruin brachte. Die Rechengenies von Lehman in New York, die Quants, hatten sich verrechnet. Genau gesagt, ihre mathematischen Nachbildungen der Finanzwelt hatten versagt. Es gibt Banken, die haben sehr viel Geld und sehr viel Zeit und Liebe in ihre Modelle gesteckt. Ein Beispiel davon ist Lehman. Lehman Brothers ist ja eine der großen Investmentbanken, die in der letzten Krise quasi zerstört wurde. Und Lehman ist jetzt ein gutes Beispiel, wo ich sagen würde, die hatten jetzt wirklich sehr viele, sehr gute Quant-Teams. Die haben hochkarätige Leute gehabt, die ihnen Modelle gebaut haben. Und trotzdem sind sie am Schluss vom Tag nicht aus dieser Finanzkrise herausgekommen. Alltag eines Quants. Der kommt vielleicht um 8 oder so. Manche schlafen ein bisschen länger. Dann fahren die ihre Rechner hoch, öffnen ihre Software. Das kann Mathematica sein, MATLAB sein, das kann SPSS sein, kann S+ sein, R sein. Da gibt es ganz viele Software. Und dann fangen die an dem Problem, an dem sie am Vorabend aufgehört haben, weiter zu basteln. Typisches Problem wäre? Typisches Problem ist, sie haben 10.000 Firmenkundenbilanzen und müssen aus diesen 10.000 Firmenkundenbilanzen ein System erstellen, das ihnen sagt, welcher Kunde ist risikoreicher als ein anderer. Und das tun sie, indem sie diese Bilanzkennzahlen auswerten. Man sagt dazu, ein Scoring-System bauen, ein Ranking. Das heißt, sie haben am Schluss eine Vorstellung, der 5.897. Kunde ist ein bisschen risikoärmer als der eins davor, aber ein bisschen mehr als der eins danach. Blickt in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Blickt in die Vergangenheit, ergänzt das aber sehr oft dann noch mit zukünftigen Prognosen wie makroökonomischen Faktoren. Diese Analyse, von der ich eben sprach, passiert in der Regel nicht in nur einer Softwareumgebung, sondern da haben Sie eine statistische Software, dann haben Sie sehr oft noch eine sehr analytische Software wie MATLAB oder Mathematica. Sie haben auch Datenbankenprogramme, also ich würde sagen, die Hälfte der Zeit verbringt dann Quant eigentlich mit dem Aufbereiten der Daten. Sie müssen also zugreifen auf das Data Warehouse der Bank. Und das ist nicht alles nur Mathematik. Ich würde sogar sagen, die Formellastigkeit von einem Quantjob liegt vielleicht bei 30-40%. Der Rest ist mühsame Datenarbeit und das Auswerten, Aufbereiten und so weiter. Und dann kommen am Schluss aus diesen, sagen wir mal, drei Kanälen, kommen 7,53 raus, 8,54 und 4,23. Jetzt schickt er darüber nochmal ein Tool und sagt, das Risiko ist mit bei der Streuung zu groß? Natürlich müssen Sie am Schluss vom Tag einem Bankvorstand irgendeine Zahl präsentieren. Was aber sehr gesund ist, ist, wenn Sie der Dame oder dem Herrn auch verständlich machen können, dass, wenn Sie leicht anders vorgegangen wären, da auch eine andere Zahl hätte rauskommen können. Sie haben drei Zahlen genannt. Also eine Punktprognose kann eigentlich niemals korrekt treffen, sondern eigentlich muss man hier Vertrauensintervalle um diese Punktprognosen bilden. Und diese Vertrauensintervalle, die sind eben modellabhängig und die sind natürlich auch datenabhängig. Und insofern kann das eben passieren, dass diese Intervalle sehr groß sind. Und insofern muss man alle diese Punktprognosen mit der entsprechenden Vorsicht auch genießen. Also ich hätte jetzt statt 7,28 sagen müssen, 7,28 plus minus in diesem Modell mit dieser Datenbasis. Genau, völlig korrekt, ja. Das versteht natürlich mein Vorgesetzter überhaupt nicht mehr. Naja. Er möchte eine Zahl. Ich würde sagen, dann ist dem Mann nicht zu helfen. Banken und Versicherungen bauen also immer mehr Finanzwelt mit Hilfe von Mathematik im Computer nach. Ohne Mathematik und Computer ginge heute nichts mehr. Die Transaktionen sind zu komplex, zu verschachtelt, immer neue sogenannte Finanzinstrumente erscheinen. Sie sind Abwandlungen, lateinisch Derivate, normaler Börsenspekulation, Wetten auf Kursverläufe etwa. Stefan Blochwitz prüft solche Modelle. Die Derivate haben die Modelle überrascht, was aber mit der Komplexität der Derivate zusammenhängt. Also Derivate für sich genommen sind weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Aber wie überall gilt, die Dosis macht das Gift. Bei den Derivaten konnte man nun in der Vergangenheit eine Entwicklung beobachten, dass die Strukturen dieser Derivate und die Ausgestaltung dieser Derivate immer raffinierter wurde, wenn Sie so wollen. Und das konnte von den Modellen auf keinen Fall erfasst werden. Ist es heute erfasst? Jetzt hatte man ja genug Zeit. Nein. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Derivate, die enthalten Trigger. Trigger muss man sich so vorstellen, dass es Ereignisse gibt, die den Wert eines solchen Derivates dramatisch verändern können. Sie müssen abschätzen können, ob so ein Triggerereignis eintrifft. Und je nachdem, ob dieses Triggerereignis eintrifft oder nicht, haben Sie eine völlig andere Ausgangslage. Sie können das vergleichen mit einem Ball, der vielleicht auf einer Bergspitze liegt. Und wenn der auf dem Alpenhauptkamm liegt, dann genügt ein kleines Ereignis, dann fällt er nach Österreich runter. Oder ein vergleichbar kleines Ereignis in der anderen Richtung und er fällt irgendwie nach Deutschland runter. Also Sie haben kleine Einflüsse, die zu sehr großen Änderungen führen können. Und das ist von diesen Modellen prinzipiell nicht erfassbar. Das heißt, solche Trigger sind eigentlich zu gefährlich. Sollte man per Regulierung abschaffen? Das glaube ich nicht. Sollte man die Zahl der Trigger beschneiden? Ich glaube, es ist der falsche Ansatz zu sagen, wir lassen nur noch die Geschäfte zu, die wir auch modellmäßig erfassen können. Dr. Stefan Blochwitz ist Mitglied der Bankenaufsicht. Er prüft die mathematischen Modelle der Banken. Sein Büro in der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main befindet sich in einem 60er-Jahre-Riesenbetonbau mit scharfer Bewachung. Warum die Bewachung? Wegen des Goldes? Stefan Blochwitz zuckt mit den Schultern. Eine Kollegin von der Presseabteilung der Bundesbank sitzt mit uns am Tisch und zeichnet jedes Wort, das wir wechseln, mit einem Diktiergerät auf. Zur Sicherheit. Hier hat man nämlich schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Pressekollegen, die den armen Bankenprüfer mit ihren Fragen fertig machen. Die Bankenaufsicht muss dafür sorgen, dass Banken genügend Eigenkapital haben, um ihre Verluste abfangen zu können. Und zur Berechnung der Risiken, die diesem Eigenkapital gegenübergestellt werden, können Banken interne Modelle verwenden, mathematische Modelle. Und wir prüfen, ob diese Modelle, die die Banken verwenden, den gesetzlichen Regeln entsprechen. Einer Zulassung geht eine sehr umfassende, tiefgründigere Prüfung voraus und dann wird im Fortlaufenden das Modell überwacht. Mit einem genau vorgeschriebenen, noch gar nicht so alten Verfahren, das sich Basel II nennt. Die Währung, in der die Bankenaufsicht dabei denkt, ist nicht der Euro oder Dollar, sondern der Wert des Risikos. Value at Risk. Also dieser mysteriöse Value at Risk ist von der statistischen Seite gesehen schlicht ein Quantil. Und das bedeutet also, dass man die großen Verluste, die man mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit vielleicht haben könnte, dass man die sozusagen bewertet. Auf diesem Risikomaß beruht dann das gesamte Risikomanagement einer Bank. Dieses Risikomaß, wie man es berechnet, was es eigentlich besagt, ist höchst umstritten und damit auch das Prüfverfahren Basel II. In den Banken, überhaupt auch in der Börsenwelt, sind die Kenntnisse über die großen Zusammenhänge, die vielleicht ein Volkswirt noch hat, sehr minimal. Der Mathematiker, Wissenschaftshistoriker und Philosoph Klaus Mainzer schreibt Bücher über die Wahrscheinlichkeit von Krisen und hält Vorträge über die Ethik von Börsenspekulationen. Ich treffe ihn in seinem großen Büro, einem der ältesten in der Münchner TU. Von seinem PC piept ab und zu die Ankunft einer E-Mail herüber. Wir lassen uns nicht stören, hier geht es um Höheres. Also ich kann es festmachen an einem Beispiel, die berühmte Black-Scholes-Formel. Das lernt so ein Volkswirt irgendwann mal in seinem Studium. Und die praktischen Anwendungen sind dann nicht diese Formel selber, sondern das sind dann irgendwelche praktisch abgeleiteten Tabellen und Handhabungsmöglichkeiten, die dann umgesetzt werden, ohne dass derjenige noch einen Überblick hat, was eigentlich dahinter steht. Dass zum Beispiel die Black-Scholes-Formel eine nichtlineare Gleichung ist, dass es im Grunde fast nicht lösbar ist und dass man aus dieser Formel nur unter sehr speziellen Bedingungen Lösungen finden kann, das ist den meisten nicht geläufig. Und diese Bedingungen sind sehr eingeschränkt und damit werden Idealfälle konstruiert. Und tatsächlich handelt es sich hier um die Navier-Stokes-Formel. Das ist also eine Turbulenzgleichung Anfang des 19. Jahrhunderts Und um nun auf diese Black-Scholes-Formel zu kommen, mit der man dann Call-Optionen und dergleichen berechnen kann, muss man die spezielle Annahme machen, dass die Preisänderungen am Markt normal verteilt sind. Und da liegt der Hund also begraben in diesen Gauss-Verteilungen. Und das durchzieht alle methodischen Instrumente der letzten Jahre. In den 90er Jahren wurden dafür noch Nobelpreise vergeben, also Stichworte wie Markowitz und Sharp und andere, die Instrumente entwickelt hatten, um Derivate und Portfolios zu berechnen, immer unter der Voraussetzung der gaußschen Normalverteilung. Und da sehe ich in der Tat heute einen großen Paradigmenwechsel, dass man also die Bedeutung eigentlich dieser nicht-gaußschen Verteilungen erkennt. Das ist die Welt der extremen Ereignisse und die bestimmt die Dynamik, mit der wir es heute im Zeitalter der Globalisierung zu tun haben. Diese großen Ausreißer, die Abweichung von der Normalverteilung. Die gaußsche Normalverteilung sieht aus wie eine Glocke. Jeder Student der Naturwissenschaften lernt sie irgendwann einmal. Ein 200 Jahre altes, ziemlich einfaches, eigentlich geniales mathematisches Instrument, um Streuungen zu beschreiben, Unschärfen, Wahrscheinlichkeiten. Dinge, die man ziemlich genau, aber eben nicht ganz genau kennt. Wie viele Menschen pro Tag geboren werden, wie oft die 6 gewürfelt wird. Ungefähr bei jedem 6. Wurf. Nach rechts und links läuft diese Glockenkurve schnell gegen 0. Sie nähert sich, wie der Mathematiker sagt, der X-Achse asymptotisch. Beim Würfeln besagen diese flachen Ränder der Glocke Folgendes. Dass eine 6 erst nach 100 Würfen auftritt, ist sehr, sehr selten. Und wenn bei 100 Würfen nur 6 auftreten, ist es geradezu unwahrscheinlich. In der Wirtschaftsmathematik bewegen sich die Risiken der Hedgefonds, Wetten und Leerverkäufe in wirtschaftlich ruhigen Zeiten brav innerhalb der dicken Glocke. Extreme Verluste links, wo die Kurve sehr flach wird, und extreme Gewinne rechts sind äußerst selten. Claudia Klüppelberg sprach schon bei unserem ersten Gespräch vor Monaten von dem Gift der gaußschen Glocke für die Finanzwelt. Zwar sind die Glockenmodelle heute nicht mehr eindimensional, sondern zeigen Punktverteilungen, aber im Grunde sehen sich die Banker seit der ersten finanzmathematischen Modellierung durch den französischen Mathematiker Louis Bachelier vor 110 Jahren auch heute noch am liebsten die Mitte dieser Schönwetterverteilung an, statt ihre weit auslaufenden, bösen Ränder, die Schwänze, die Tails. Wenn Sie mit diesem Modell von dem Herrn Gauss in ein extremes Krisenszenario hineinmanövriert werden durch die Märkte, dann fängt alles an, sich asymptotisch unabhängig zu bewegen. Das heißt, Sie sehen keine Abhängigkeiten mehr. Und wie wir alle wissen von September 11 zum Beispiel, wo die Airline-Industrie von heute auf morgen sich plötzlich komplett koordiniert in den Ruin bewegt hat, oder wir wissen von der jetzigen Krise, wo sie quasi keine Ausflüchte mehr fanden, wo es keine Diversifikation in dem Sinn mehr gab, wo die Aktienmärkte, die Kreditmärkte, die Regionen alle gleichzeitig am Kippen waren, dass genau das Gegenteil in einer Krise der Fall ist. Wir haben in einer Krise oder in einem extremen mathematisch Tail-Szenario eben gerade nicht asymptotisch Unabhängigkeit, sondern stark koordiniertes Verhalten. Die mathematische Theorie, die hinter diesen Value-at-Risk-Berechnungen und auch hinter diesen asymptotischen Abhängigkeiten, die Dr. Blumgard beschrieben hat, stehen. Diese Theorie nennt sich Extremwerttheorie. Und ich würde mal vermuten, dass an sehr wenigen Universitäten überhaupt Vorlesungen über Extremwerttheorie angeboten werden. Und das ist sicherlich auch ein Problem, dass in den Banken die Quants eben häufig von dieser Theorie überhaupt noch nichts gehört haben. Stefan Blochwitz von der Bankenaufsicht sieht das etwas optimistischer. Ja, da sind sicherlich sehr viele Ideen aus der finanzmathematischen Forschung in die Praxis gekommen. Aber letztlich ist die Ideen dessen, was man umsetzen kann, begrenzt dadurch einerseits durch das, was man ausrechnen kann, also durch die Mathematik limitiert, die man noch beherrschen kann. Und es ist andererseits limitiert durch die Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Also alle diese Modelle basieren sehr stark auf historischen Erfahrungen. Das heißt, Erfahrungen aus der Vergangenheit werden in irgendeiner Form in die Zukunft extrapoliert, in dieses Modell integriert. Und diese Modelle operieren unter der Annahme, dass zumindest strukturell keine wesentlichen Brüche zu erwarten sind. Mathematische Modelle für ruhigen Seegang. Ich meine, eine Bank ist wie ein Schiff, was man eben manchmal auch durch Unwetter bringen muss. Und ein Kapitän, der muss natürlich schon auch verstehen, wie das ganze Schiff eben funktioniert. und nicht nur einmal am Tag sich einen Value at Risk anzuschauen und zu denken, die Welt ist in Ordnung. Viele Manager haben wirklich das große Geld gesehen, was man eben in der guten Zeit zum Beispiel an CDOs und CDS verdienen kann. Aber das Risiko wirklich auch im Auge zu behalten, ich denke, das ist bei vielen Banken eben wirklich in die Hose gegangen. Diese mathematischen Modelle haben meiner Meinung nach versagt, unter den Bedingungen, dass eine überaus optimistische Sichtweise sich in eine überaus pessimistische Sichtweise verkehrt hat, was in den Modellen nicht abgebildet war. Insofern liegt das Versagen darin, dass man sich über die Grenzen der Modelle nicht genügend Gedanken gemacht hat. Und dass Sie diese Grenzen nicht gesehen haben, das liegt daran, dass Sie einfach systemimmanent in den Modellen prüfen und nicht darüber hinaus gucken müssen. Das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt freundlich gefragt. Ja, wenn man es allgemein beantworten will, dann liegt es vielleicht an den Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Sie sind sicherlich immer in bestimmten Dingen gefangen und in dieser Modellwelt drin. Hat Sie gefühlsmäßig diese Krise kalt gelassen? Nein. Es ist natürlich schmerzlich, wenn man sieht, wie bestimmte Annahmen, die man durchaus für zutreffend gehalten hat, wenn die dann von der Wirklichkeit eingeholt werden. Insofern ist das sicherlich enttäuschend. Und die Vorstellung war sicherlich auch bei allen Beteiligten, dass über die finanzmathematische Modellierung ein höheres Maß an Sicherheit existiert. Die Finanzmathematik war für Krisen grundsätzlich unbrauchbar, hat aber vor allem mit der Extremwerttheorie enorm dazugelernt. In manche Banken ist das Wissen darüber vorgedrungen, in viele nicht. Die Bankdaten in die gaußsche Normalverteilung zu füttern, ist kein großer Aufwand. Extremwertberechnungen wegen ihrer nichtlinearen Differentialgleichungen sind dagegen anspruchsvoll. Sie kosten viel Programmieraufwand und Rechenzeit. Vor allem aber verdirbt die neue Mathematik die Bilanzen. Mit ihrer vorsichtigen, weitaus realistischeren Risikoeinschätzung fordert sie nämlich höhere Rücklagen. Sie bremsen sozusagen den Risikoappetit. Claudia Klüppelberg sagt, die Versicherungen schauen schon lange auf die Tails und kamen deswegen relativ ungeschoren durch die Wirtschafts- und andere Krisen. Eine Mitarbeiterin der Münchner Rückversicherungsgesellschaft meinte mir gegenüber, dass für das gute Abschneiden ihres Konzerns weniger die gute Mathematik als die Lehren aus den Jahren 2000 und 2001 verantwortlich waren. Damals platzte die Internetblase und den Versicherungen, die zuvor durchaus mit riskanten Werten spekuliert hatten, ging es richtig schlecht. Der Philosoph Klaus Mainzer, er leitet die Karl-von-Linde-Akademie und den Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der TU München, sieht die Mathematik auch nur als Beförderung der Wirtschaftskrise. Die Hauptursache liege in der Abkopplung der Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft, also im Umgang mit virtuellen Geldern und Risiken, die nichts mehr mit dem, was Menschen tatsächlich produzieren, zu tun haben. Eine Wirtschaft, in der es nur noch um Wetten geht, sozusagen auf die Realwirtschaft. Das heißt, mit wenig Eigenkapital hochriskante Spekulationen. Wenn ich dann verliere, ist es keine Katastrophe für mich. Was jetzt zugenommen hat in den letzten Jahren, dass die Wetten nicht mehr nur auf einzelne Wertpapiere gehen, so wie sich das in den 90er Jahren diese Nobelpreisträger wie Markowitz und Black beispielsweise vorgestellt haben, sondern heute wettet man auf den Abstieg von Ländern, heute wettet man auf den Abstieg von Währungen, ja von Währungsunionen, wenn man so will, auf den Abstieg von ganzen Erdteilen, sprich Europa. Und da bekommt das Ganze eine Dimension, die nicht mehr kontrollierbar ist. Mainzer vermutet, dass die Krisen jetzt dichter aufeinander folgen und härter werden, unter anderem, weil die Agenten in den Banken und an den Börsen immer risikofreudiger sind. Die Kriegsgeneration war vorsichtiger, auch in der Beurteilung der Mathematik. Während in den 80er Jahren eine völlig unbeleckte Generation rankam, sozusagen die jungen Wilden, die wollten es jetzt mal wissen und mal richtig zocken und sehen, was gibt das System denn hier. Und seit ich hier bin, nämlich seit mindestens 48 Minuten 19 Sekunden, hat Ihre E-Mail ungefähr viermal gepiept. Aha. Wann piept sie denn das nächste Mal? Ja, nun kann ich nur von meinen Erfahrungswerten sprechen. Das heißt, Sie lernen aus der Vergangenheit? Ja, natürlich. Bei mir piept es morgens sehr stark. Dann ist im Moment Ruhe. Wir haben jetzt die Mittagszeit. Und wie nicht anders zu erwarten, wird es gleich wieder weitergehen. Eine starke Häufung geben. Gaußsche Normalverteilung? Nein, keine Gaußsche Normalverteilung. Es gibt Tage, da sieht es also wüst aus. Bevor ich mich nun auch von Claudia Klüppelberg verabschiede, frage ich sie augenzwinkernd, ob sie uns nicht mal ein Modell der Wirtschaftswelt bauen kann, wo alle Krisen schon drin sind. Auch Ereignisse wie der 11. September, Tsunamis und Wirbelstürme. Sie sagt, das ist eine dumme Frage. Schluckt dreimal. Und antwortet dann doch. Jetzt habe ich doch vielleicht die Idee, was man mit der Weltformel. Also es gab ja in den 70er Jahren diesen Club of Rome. In dieser Zeit wurde der gegründet. Und da war ja die Idee, ein Weltmodell zu erstellen. Und das hat man da ja auch gemacht, hat also riesige Differentialgleichungssysteme erstellt, um zu prognostizieren, in welcher Weise das Wachstum, sowohl wirtschaftlich als auch bevölkerungsmäßig und so weiter, wie das praktisch weitergeht. Und das hat man ja gemacht und das waren ja Horrorszenarien, die uns damals ja alle getroffen haben. Aber in der Nachfolge hat man eben schon gesehen, dass solche Prognosen allein schon auch wieder Veränderungen bewirken. Man sieht eben, dass alles das, was dann irgendwie eben prognostiziert wird, auch wieder Einfluss hat und dann verändern sich auch dann wieder die Parameter. Einerseits kann man sicherlich nicht die ganze Welt eben moderieren. Also woher soll man wissen, dass jetzt in irgendeinem Bergdorf in Afghanistan der nächste Osama Bin Laden ausgebildet wird? Also insofern, denke ich, sind solche Überlegungen schon müßig. Ich denke, was man wirklich machen muss, man muss versuchen, sich gegen alle möglichen Risiken abzusichern. Aber andererseits darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das schlicht und ergreifend unmöglich ist. Sie hörten Geld, Gauss, Ruin. Die Rolle der Mathematik in der Wirtschaftskrise von Maximilian Schönherr. Redaktion Gerd Pasch.